Setze dich auf ein Kissen, ein Bänkchen oder einen Stuhl und nimm die Position deines Körpers wahr. Den aufrechten Rücken. Entspanne die Schultern und den Unterkiefer. Die Augen, so gut es jetzt gerade geht. Und dann komm mit der Aufmerksamkeit zur Empfindung der Atmung. Und so jeden Atemzug aufmerksam begleiten, vom Beginn der Einatmung bis zum Ende der Ausatmung. Die ganze Aufmerksamkeit bei der Empfindung der Atmung verankern, ohne sich allzu sehr anzustrengen. Jeden Atemzug vom Beginn bis zum Ende spüren. Und nun mit jeder Ausatmung auch den Körper mit in die Aufmerksamkeit nehmen. Einatmend besonders den Atem spüren und ausatmend den ganzen Körper spüren und entspannen. Das Spüren des Atems, besonders bei der Einatmung, und das Spüren des Körpers, besonders bei der Ausatmung, zu einem selbstverständlichen Begleiter werden lassen. Und wenn du dich so spürst, Atem und Körper, vielleicht kannst du dir das Bild eines Berges vor dein inneres Auge rufen. Vielleicht einen, den du schon kennst oder auf einem Bild gesehen hast. Ein Berg mit einem Gipfel oder einer Kuppe, mit mehr oder weniger steilen Hängen. Vielleicht mit Wiesen, vielleicht Gestein, vielleicht auch mit einem breiter werdenden, bewaldeten Fuß. Ein Berg, der vielleicht auch Wege hat. Einfach das Bild eines Berges vor das innere Auge rufen. Und vielleicht magst du dir auch einige Qualitäten des Berges näher ansehen. Der Berg ist hoch aufragend und doch unten fest gegründet auf der Erde. Vielleicht schon hier und da leicht verwittert und trotzdem stabil und aufgerichtet. Vielleicht ist er auch in den Gipfelregionen von Wind und Wetter umtost und herausgefordert. Vielleicht an einigen Stellen der Hänge mehr oder weniger steil abfallen, bis hin zu diesem Fundament, das ihm Stabilität und Sicherheit gibt. Vielleicht ist dieser Berg eine Sehenswürdigkeit. Andere Menschen kommen und bewundern ihn. Vielleicht sind einige auch enttäuscht von seiner Größe und haben sich den Berg großartiger vorgestellt. All diese Bewertungen, die sind dem Berg herzlich egal. Diese Qualitäten von Sicherheit und Stabilität, auch im Umgang mit den Stürmen des Lebens und auch der Umgang mit den Bewertungen anderer. Diese Qualitäten mal näher anschauen. Und kehr dann wieder zurück zum Spüren des Atems, zum Spüren des Körpers. Einatmend besonders den Atem spüren, ausatmend den gesamten Körper spüren und entspannen. Und während du hier sitzt und dich spürst, kannst du dich vielleicht mit dem Bild des Berges verbinden. Hier sitzen wie ein Berg und die eigene Stabilität spüren. Die Stabilität und Sicherheit, indem man sich im Körper spürt. Trotz aller Stürme, trotz aller Herausforderungen. Stabil und sicher. Und während du dich damit verbindest, hier stabil und sicher zu sitzen und deinen Körper zu spüren, vielleicht kannst du auch Gelassenheit entwickeln, wenn du an die Bewertungen anderer denkst. Und die Qualität von Gelassenheit in dir wahrnehmen. Immer wieder den eigenen Atem spüren und mit der Ausatmung den ganzen Körper spüren und entspannen. Atem und Körper in der Aufmerksamkeit behalten und immer wieder mit dem Bild des Berges verbinden. Der Berg, der auf einem stabilen Fundament ruht, aufgerichtet, in Ruhe, Gelassenheit und mit einem Gefühl von Sicherheit. Trotz aller Witterungseinflüsse, trotz aller Bewunderung oder Enttäuschung. Mit Ruhe in dieser Gelassenheit verweilen. Sitzen wie ein Berg, stabil, gelassen, während du den Atem und den Körper spürst in tiefer Ruhe.